Amy Winehouse in ihrer letzten Aufnahme aus dem März 2011 gemeinsam mit Tony Bennett, der übermorgen 86 Jahre alt wird. Heute Abend war er zu erleben in seinem einzigen Deutschlandkonzert in Berlin. Mittwochabend hier bei Fazit. Ab morgen starten neue Filme in den deutschen Kinos. Zwei wollen wir vorstellen mit Anke Lewicke. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und beginnen wir mit Johnny Depp. Der Mann ist wieder da, so muss man es ja sagen. Ein Name, der ebenfalls für sich genommen schon mal Zuschauer zieht und Aufmerksamkeit erzeugt. Der Film heißt The Rum Diary oder The Rum Diary, also das Rum-Tagebuch, wenn man so will. Und Johnny Depp spielt einen amerikanischen Journalisten, der auf Puerto Rico recherchiert, diesem ja zu USA gehörenden Gebiet mit eingeschränkten Rechten. Und die Recherche besteht, wie ich lesen konnte, überwiegend aus viel Rum und einer Frau. Und Grundlage ist der Roman von Hunter S. Thompson. Was für ein Typus zeigt da Johnny Depp? Naja, Johnny Depp hat ja schon einmal das alter Ego von Hunter S. Thompson gespielt. Und zwar in Angst und Schrecken in Las Vegas, was ja ziemlich genialisch verfilmt wurde von Terry Gilliam. Und wir müssen uns erinnern, da musste er nicht so viel Alkohol trinken, sondern ziemlich viel Drogen zu sich nehmen. Aber im Drogenrausch hat man auf einmal diese perverse Spielerstadt richtig kennengelernt als Unort des Kapitalismus. Und hier fragt man sich, wozu der Blick in die Flasche eigentlich dient, weil Puerto Rico, wie Sie schon gesagt haben, als Freistaat eigentlich auch ein interessanter Schauplatz, aber nichts passiert, sondern das Ganze bleibt eigentlich Kulisse für eine ganz biedere Love Story, was ja auch so ein bisschen schade ist, weil Hunter S. Thompson ist ja auch der Erfinder des Gonzo-Journalismus. Das muss man ja so, da ist das Ich groß geschrieben, da tut man als Journalist auch noch Fiktion mit rein und alles. Und da muss man ja auch dann als Regisseur auch Stellung beziehen, auch Filmestellung. Aber was macht der Film, statt sich so mittenmang mit der Handkamera ins Geschehen zu werfen, geht der Film mit der Kamera einfach in Deckung und die Insel sieht eigentlich aus wie aus dem Werbeprospekt, total langweilig. Und die Inselbewohner, die ja auch von den US-Amerikanern, es geht auch um einen korrupten Baulöwen, ausgebeutet werden, die sind eigentlich so ein bisschen auch sehr bieder dargestellt, auch ein bisschen schrecklich. Sie jagen dann Johnny Depp, wenn er betrunken ist, oder sie tanzen mit blankem Oberkörper und dann fahren die US-Amerikanerinnen darauf ab. Also ich fand das eigentlich ein bisschen schade, weil Johnny Depp ja auch mit Hunter S. Thompson befreundet war, sich richtig für das Projekt eingesetzt hat, aber eine Hommage an den großen Gonzo-Journalisten ist dieser Film nicht. Und ansonsten ganz in den 60ern angesiedelt, das sind ja auch Erfahrungen von Hunter S. Thompson auf Puerto Rico, ne? Die er in den 60ern selber erlebt hatte. Ja, so ein bisschen noch wie Ernst Hemingway, das war damals ein großes Idol, eben viel Alkohol, das Ganze hat auch ein bisschen was von einer Coming-of-Age-Geschichte. Ne? Ja, das kommt alles noch mit rein. Der Film hat dann auch Schauwerte, aber diese Schauwerte sind irgendwie so in so einem Bilderbuch und werden nie mit Leben gefüllt. Also ein enttäuschendes Rum-Tagebuch, The Rum Diary von Bruce Robinson mit Johnny Depp und Aaron Eckhart in den Hauptrollen. Und Film 2, Anke Lewicke hat einen Titel, der einen sofort stutzen lässt, nämlich Das Schwein von Gaza. Ein Schwein in Gaza. Undenkbar, oder? Ja, das fragt sich auch der Fischer, der dieses Schwein angelt. Das ist eigentlich sowieso so ein Pechvogel und fängt immer nur kleine Fische, aber eines Tages hat er da dieses große, quiekende Schwein im Netz, was natürlich ein unreines Tier für einen Muslimen ist. Natürlich auch für die Israelis, aber er will es trotzdem gewinnbringend einsetzen, nimmt es mit ans Land, traut es sich auch nicht zu schlachten und. Und es ist ja immer wieder so, dass im Kino solche grotesken Ausgangssituationen genommen werden, sowas Absurdes wie ein Vergrößerungsglas, um sich der Wirklichkeit zu nähern. Und hier ist es eben der Nahostkonflikt. Und ist es ja eine groteske Komödie? Ist es ein politischer Kommentar? Ist es beides? Ja und nein. Also einmal ist der Film vielleicht einfach zu hell und freundlich aufgenommen. Also das Licht hat mich die ganze Zeit gestört. Das sah alles so nett aus. Dann ist aber die Bedrohung oder die Besatzung, das Gefühl ist die ganze Zeit da, weil bei Jaffa und seiner Frau wohnen oben auf dem Dach israelische Soldaten. Dann ist es aber wieder zu viel der Völkerverständigung, wenn einer der israelischen Soldaten mit Jaffas Frau dann immer argentinische Telenovelas guckt. Das ist dann vielleicht zu viel. Aber dann geht Jaffa in die Schweinezucht und er kriegt aber mit, dass diese Schweine für militärische Einsätze benutzt werden. Und da gerät er in ein moralisches Dilemma. Und da kriegt der Film auf einmal politische Zugkraft, geht richtig rein in die Gewaltspirale des Nahostkonflikts. Und da gelingt ihm dann tatsächlich diese Gratwanderung zwischen politischer Bestandsaufnahme und Slapstick, zwischen einem Kommentar und einer absurder Komödie. Also das letzte Drittel ist richtig gut. Das Schwein von Gaza von Sylvain Estival, auch ab morgen in den deutschen Kinos, gemeinsam mit The Rum Diary von Bruce Robinson, die Filme der Woche hier bei Fazit mit Anke Lewicke. Vielen Dank.